und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch liebes Publikum hier in der Alice-Salomon-Hochschule zu einem Podcast aus der Reihe Alice im Wunderland, Berlin, lokal, Kontext, global, heute im Live-Format. Wir sind Marie Stiele und Clara Pontius, zwei Studierende der ASH, und unser heutiger Gast ist Joachim Seinfeld. Hallo. Hallo. Der Themenschwerpunkt heute soll die Relevanz politischer Bildungsarbeit im Kontext von sozialer Kulturarbeit sein und dazu zum Einstieg eine Stimme. Mir ist es wichtig, die Bildungsarbeit zu machen. Vielleicht fange ich doch damit nochmal an, weil ich glaube, dass Gesellschaft nur zu verändern ist oder dass Bildung ein sehr, sehr relevanter Faktor dafür ist, Gesellschaft zu verändern. Und ich möchte gerne, dass sich die Gesellschaft verändert, ganz aktuell mehr denn je, weil ich das Gefühl habe, dass die Entwicklung schon immer nicht besonders gut war, aber aktuell immer mehr in meinen Augen rückwärts gerichtet driftet, also weg von Weltoffenheit und Fortschritt, in meinen Augen Fortschritt, also weg von einer solidarischen Gesellschaft. Das war ein Zitat von Anne Goldenbogen, einer Mitarbeiterin der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.V., kurz auch KIGA. Und der Verein ist seit 2003 vor allem in historisch und politischer Bildungsarbeit aktiv. Und aktuell wurde von der KIGA initiiert die Ausstellung Lechaim auf das Leben. Diese Ausstellung gibt einen sehr tiefen und auch auf sehr persönliche und emotional zugängliche Weise einen Einblick in die verschiedenen Facetten jüdischen Lebens in Berlin. Genau, und um diese Ausstellung soll es jetzt in diesem Podcast gehen. Dafür haben wir auch unseren Gast Joachim Seinfeld da. Er ist nämlich einer der Kuratoren der Ausstellung. Wir wollen also mit ihm in den nächsten circa 20 bis 30 Minuten über die Ausstellung sprechen, seinen persönlichen Bezug dazu und über, wie wir schon gesagt haben, politische Bildungsarbeit auch im Kontext zur sozialen Kulturarbeit. Damit jetzt auch die erste Frage an Sie. Und zwar, Sie sind ja eigentlich Künstler und haben auch schon international ausgestellt, machen eigentlich Ausstellungen von ihrer eigenen Kunst. Und jetzt plötzlich die Ausstellung Lechaim auf das Leben. Wie sind Sie dazu gekommen, genau diese Ausstellung jetzt mitzugestalten? Das ist eigentlich ganz einfach. Ende 2015 fragte mich Derwish Hisace, der Vorsitzende der KIGA, den ich von der Zusammenarbeit aus dem Jüdischen Museum her kannte, ob ich Interesse hätte, für die KIGA eine Ausstellung zur Vielfalt jüdischen Lebens in Berlin zu machen. Und das interessierte mich. Und dann habe ich ein Konzept entwickelt und seit Januar 2016 haben wir dann konkret angefangen, an der Ausstellung zu arbeiten. Also Sie wurden gefragt, was ist sozusagen, ob Sie Interesse daran haben, diese Ausstellung zu machen. Wissen Sie auch, woher dieser Impuls kam, überhaupt eine Ausstellung zum Thema jüdisches Leben in Berlin darüber aufzuklären? Ja, die KIGA arbeitet eben, wie schon gesagt wurde, seit 2003 am Thema Antisemitismus, gruppenbezogene Diskriminierung, Rassismus generell, Radikalisierung auch. Und 2014 hatten die überlegt, eine Veranstaltungsreihe mit einer Ausstellung zum Thema Vielfalt in Berlin, spezifisch jüdische Vielfalt, zu machen. Das sollte ursprünglich eine Roll-up-Ausstellung werden. Wir haben dann aber entschieden, wir machen da was anderes draus. Also sprich, wir arbeiten mit Interviews, wir arbeiten mit Video und lassen die Leute selber sprechen. Eine kurze Zwischenfrage, Roll-Up-Ausstellung, können Sie das nochmal genauer erklären? Ja, das sind diese Banner, die man aus einer Kassette, die am Boden steht, hochzieht und festspannt und dann ruckzuck schnell wieder wegpackt, was, finde ich, für Illustrationen sehr nett ist, aber in meinen Augen ist das keine wirkliche Ausstellung. Ah, okay, verstehe. Dankeschön. Und die Aktualität des Themas Antisemitismus, ist das 2014, gab es einen besonderen Anlass oder denken Sie, es ist immer ein aktuelles Thema? Es ist immer ein aktuelles Thema, auch wenn sich meiner Ansicht nach in den letzten Jahren die Situation ein bisschen verändert hat. Also ich denke, in Deutschland, das ging schon mal im Westen 87 los, dass Politiker anfingen, Dinge zu sagen, die man sich vorher vielleicht nicht getraut hätte zu sagen. Und jetzt in den letzten Jahren, denke ich, ist das immer stärker der Fall, dass Leute Dinge sagen, die sie vorher nur gedacht haben. Insofern ist es ein permanentes Thema. Ich denke, in den letzten Jahren, nachdem man jetzt auch mal über Vorfälle, die sich ereignen, offen spricht und es nicht unter den Teppich kehrt, wie das teilweise der Fall war, kam die Idee, nachdem es wie gesagt ein Teil der KIGA-Arbeit ist oder einer der Hauptschwerpunkte, nicht nur rein pädagogisch zu arbeiten, sondern auch auf kulturelle Mittel mal umzusteigen, Ausstellungen mit einzubeziehen. Und von daher wurde 2014 der Antrag gestellt, um neue Formen auch einfach für die pädagogische Arbeit zu entwickeln. Was war genau Ihr persönlicher Bezug dazu? Warum wurden Sie gefragt? Na, wie gesagt, ich kenne Derwisch seit Jahren. Ich habe lange im Jüdischen Museum Führungen gemacht. Ich komme aus dem Kulturbereich, mache Kunst, habe auch andere Ausstellungen kuratiert. Finde das Thema spannend, arbeite in meiner künstlerischen Arbeit viel einmal zum Thema, also auch Erinnerung, beziehungsweise auch Wahrnehmung historischer, visueller Dokumente und finde es auch sehr spannend, in so Bereiche reinzugehen, wo man sich dann wirklich mit Leuten beschäftigt und versucht, so eine Art dokumentarischen Ansatz dann auch visuell mal ein bisschen anders nochmal umzusetzen. Genau, bei der gerade besprochenen Ausstellung handelt es sich ja um eine Wanderausstellung, die erstmals im Rahmen der Jüdischen Kulturtage Berlin im November 2017 im Abgeordnetenhaus eröffnet wurde und dann weiterhin im Clubhaus Spandau und jetzt eben in der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf gezeigt wird. Und die Ausstellung porträtiert, wie schon angeklungen ist, verschiedene Perspektiven auf jüdisches Leben in Berlin anhand von 37 Biografien und das auch in drei Sprachen, in Englisch, Deutsch und Arabisch. Und Kern der Ausstellung sind eben diese Interviews zu 7 verschiedenen Schwerpunkten. Einmal mein Judentum, dann die jüdische Religion, Heimat, Familie, Minderheit, zusammen in Berlin. Und das ist mir wichtig, aus dem auch das anfängliche Zitat war. Und jetzt die Frage, wie ist es denn zu diesen Themenschwerpunkten gekommen? Also warum gerade diese? Also die Überlegung war, gut, wir wollen Vielfalt zeigen. Es geht um jüdisches Leben, das heißt, wir wollten keine Ausstellung machen, die erstens wieder mal über die Leute spricht, sondern die Leute wirklich selber zu Wort kommen lässt, plus 6 Stimmen, die nicht jüdisch sind, aber im jüdischen Kontext recht aktiv sind. Und die nächste Überlegung war schlicht und einfach, Menschen mit dem jüdischen Hintergrund leben nicht in einer abgeschlossenen Blase, sondern beschäftigen sich mit Themen oder sind konfrontiert mit Themen, die alle anderen auch betreffen. Und das sind Themen, die alle anbelangt, ja. Ob das Dinge sind, die einem wichtig sind, wo man herkommt, wo man hinkommt, wo man lebt, wie man mit dem kulturellen oder auch religiösen Erbe umgeht und Familie natürlich. Und deswegen wollten wir sozusagen von diesen allgemeinen Themen ausgehen, weil im Endeffekt dieser Aspekt, dass die Leute irgendwas mit Judentum zu tun haben, also jetzt jüdisch sind, aber nicht unbedingt im religiösen Sinne, der kommt von alleine. Also den haben wir extra nicht in den Mittelpunkt gestellt. Genauso wenig wie die Themen Antisemitismus, Shoah, was noch, Israel. Diese 3 Themen, die kommen jetzt nicht als Themenblock vor, die sind verteilt, weil das sind so diese 3 Themen, worüber erstens immer gesprochen wird und zweitens, wo jeder bei jedem gleich irgendwo ein Raster einsetzt und das wollten wir vermeiden. Und daher haben wir diese Themen verteilt auf die anderen Aspekte, sodass sie zur Sprache kommen, aber jetzt nicht wieder den ganzen Diskurs dominieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, quasi diese Vielfalt zu zeigen durch einen sehr persönlichen Zugang auch. Ja, das sind biografische Interviews, das heißt, wir haben die Leute reden lassen, was dann dazu führte, dass wir 60 Stunden Interviewmaterial hatten, was für die Ausstellung jetzt auf 120 Minuten runtergeschnitten ist. Wobei es die Absicht gibt, noch eine Datenbank zu machen, in der man dann anhand von Schlagworten circa 18 Stunden nachhören kann. Noch eine andere Frage, wie werden denn die Stadtteile und Bezirke oder auch die Orte ausgewählt, in denen die Ausstellung dann gezeigt werden soll? Also Abgeordnetenhaus war für uns für die Eröffnungsveranstaltung sehr wichtig, weil es ein politischer Ort ist, weil es theoretisch zumindest ein Ort für alle Berliner sein sollte. Das fanden wir als Zeichen relevant. Die Wahl der weiteren Orte war schlicht und einfach dadurch bestimmt, dass wir gesagt haben, das ist eine Ausstellung, die mit pädagogischem Material arbeitet, gibt dazu ja ein pädagogisches Programm. Und da gehen wir einfach in die verschiedenen Bezirke und bleiben dann aber nicht in irgendwelchen Vierteln wie Prenzlauer Berg und Friedrichshain und Kreuzberg und was sonst alles innerhalb des S-Bahn-Rings ist, sondern wollten wirklich uns auf ganz Berlin beziehen. Das heißt, haben wir halt im Westen angefangen, das ergab sich aufgrund von Bekanntschaften. Dann Hellersdorf, was sich auch wieder eigentlich aufgrund von Bekanntschaften ergab. Zehlendorf ist dran, aber das wirklich untere Ende, also Düppel, ja, da wo sozusagen die Westplatte steht, nicht im feinen Villenviertel. Neukölln kommt auf jeden Fall noch dran, Reinickendorf, wir sind am Gucken, wir werden dieses Jahr die Ausstellung insgesamt 6-mal zeigen und gucken dann, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und die Ausstellung wird auch bundesweit übrigens wandern, beziehungsweise hat schon angefangen. Und gab es da auch quasi Initiative von der Gegenseite? Also sind auch Vereine oder so auf euch zugekommen und haben gefragt, wollt ihr nicht bei uns ausstellen? Das ist, was Berlin anbelangt, jetzt noch nicht passiert. So bekannt ist die Ausstellung nicht, also machen wir uns nichts vor. Ja. Gerade Besucher, auch die von außerhalb kamen, sei es aus Bielefeld, sei es aus Kassel, waren so angetan, dass die tatsächlich angefragt haben, ob sie die Ausstellung nächstes Jahr haben können. Können Sie vielleicht oder du schon eine gewisse Bilanz ziehen oder auch einschätzen, wo, an welchem Ort bis jetzt die beste Resonanz kam oder wo es viele Besucherinnen gab? Beim dritten Mal vielleicht noch ein bisschen verfrüht zu sagen, also in Spandau war die Resonanz sehr gut. Abgeordnetenhaus, die Eröffnung war sehr gut besucht, danach war dann eher nicht mehr so wahnsinnig viel los, aber das kommt daher, weil man hat einen gewissen Werbeetat und dann ist die Geschichte erschöpft und kann das dann eventuell nicht mehr so weit publik machen. Also es kamen natürlich Besucher, aber jetzt nicht Tausende. Für Hellersdorf kann ich es jetzt noch gar nicht sagen, wie gut die Ausstellung besucht ist. Ja, genau, zu der Ausstellung auch nochmal und den Besuchern. Das leitet, finde ich, ganz gut nochmal über zu dem bildungspolitischen Aspekt, der doch als Anspruch so dasteht, soweit wie ich es jetzt verstanden habe bei der Ausstellung. Wie zu Beginn schon, du bist eigentlich Künstler und machst sonst andere Ausstellungen. Da gibt es vielleicht einen anderen Fokus. Was will man damit erreichen? Jetzt ist es eine bildungspolitische Ausstellung. Was ist denn da das, was man bei der Konzeption beachten muss, um einfach auch sensibel für diese Inhalte zu werben, nicht selber neue Stereotype zu schaffen oder zu bedienen? Also was ist sozusagen der Schwerpunkt bei der Konzeption einer bildungspolitischen Ausstellung? Also als Künstler würde ich sagen, gar nicht drauf achten, sondern gucken, dass für einen selber die Sache stimmig ist. Natürlich, indem man alle Aspekte im Hinterkopf behält, aber nicht auf ein Publikum hinarbeiten. Das halte ich für einen wahnsinnigen Fehler. Da kommt meistens Quark bei raus. Sondern die Sache muss in sich stimmen. Man muss das so machen, wie man sich das vorstellt. Natürlich den eigenen Ansprüchen da folgen. Der Anspruch war, dass es nicht um eine Ausstellung über Juden geht, sondern um eine Ausstellung über Menschen, die auch jüdisch sind. Das war sozusagen das, was im Hinterkopf immer war. Und natürlich gibt es das pädagogische Programm, da wird bei der KIGA natürlich auch sehr viel Wert drauf gelegt. Da haben wir uns aber auch Leute noch geholt, die da extra dran gearbeitet haben. Das habe nicht ich gemacht, das ist nicht meine Kompetenz, sondern ich habe geguckt, dass die Ausstellung möglichst vielfältig wird. Und auch so wird das Menschen, die mit Judentum nicht so viel zu tun haben, die vielleicht latent Vorurteile haben oder Stereotype im Kopf haben, neugierig werden. Also das war das, was mir wichtig war. Und ich habe gedacht darüber, zusammen mit meinem Kollegen Lukas Welz, muss man schon nochmal sagen, ich habe das ja nicht allein gemacht, ja, dass wir uns gedacht haben, darüber kommt man hoffentlich am besten an die Leute ran, ohne jetzt einen didaktischen Zeigefinger hochzuheben. Also indem man sozusagen die Leute selbst zu Wort kommen lässt nochmal. Ja. Die Leute selbst zu Wort kommen lässt und das so vielfältig und spannend macht, versucht auch im Bogen der Filme eine Geschichte zu erzählen, dass man Lust hat, weiter zuzuhören und dass dadurch einfach ein Interesse an diesen unterschiedlichen Aspekten geweckt wird. Also könnte man sagen, eine sozusagen Methode in der Konzeption einer bildungspolitischen Arbeit ist auch, einfach mit Video zu arbeiten und in dem Moment die Leute selber zu zeigen, deren Leben zu zeigen, sie sind Nachbarn wie du und ich, leben in Berlin und sind halt auch jüdisch. Das war in diesem Falle, war das gegeben, ja. Also einfach zu zeigen, das sind ganz normale Menschen, die leben hier und da und dort, sind so wie du und ich und sind halt auch jüdisch und haben sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, ob das auf Religion ist, ob das auf Zusammenleben ist, ob das auf Nahen Osten ist, welches Thema auch immer. Okay, und dann nochmal eine Frage zu der Zielgruppe der Ausstellung. Du hast jetzt gesagt, das ist für alle, die sozusagen sich mit dem Thema beschäftigen oder auch noch nicht beschäftigt haben, dass sie dafür sensibilisiert werden, sich damit auseinandersetzen, eine Anregung bekommen. In der Ankündigung oder im Material zu der Ausstellung wird deutlich, dass es sich doch am Ende aber vorrangig an Jugendliche richtet, die Ausstellung. Insbesondere an Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das liest man zumindest auf der Homepage der Ausstellung, weil ja zum Beispiel dieser Bericht des unabhängigen Expertenkreises vom Antisemitismus des Bundesministeriums des Innern zu Antisemitismus in Deutschland vom Jahr 2011. In dem wird ja deutlich, dass es Antisemitismus bei Weitem kein Problem ist nur von bestimmten Rändern der Gesellschaft, sondern sehr breit verbreitet ist in allen Altersgruppen, in allen gesellschaftlichen Klassen und so weiter. Wieso kommt dann die Zielgruppe Jugendliche zustande? Ich denke, es sind zwei Gründe. Zum einen ist ein Schwerpunkt der Arbeit der KIGA Arbeit an Schulen mit Jugendlichen. Wir haben gesagt, die Ausstellung ab ca. 9. Klasse mit dem pädagogischen Material. In letzter Zeit ist auch die Erwachsenenbildung mehr in den Mittelpunkt bei der KIGA gerückt. Das war aber nicht so sehr das Problem, weil als Erwachsene macht man automatisch, denke ich, eher eine Ausstellung für Erwachsene. Also wenn wir eine Ausstellung hätten machen wollen, wirklich nur für Jugendliche, dann hätten wir Jugendliche mit ranholen müssen, die am Konzept mitgearbeitet hätten. Dann hätte man eigentlich nur Jugendliche fragen dürfen, was aber die rechtliche Situation derartig verkompliziert, dass wir darauf verzichtet haben. Deswegen ist die jüngste Interviewte 21 und nicht unter 18. Von daher musste man die Jugendlichen eher mitdenken, weil das andere, das kommt von alleine. Aber es war tatsächlich ein Spagat. Es war ein Spagat, eine Ausstellung zu machen, die für alle spannend ist, die sich aber für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen eignet, was hoffentlich geklappt hat. Und die natürlich für alle Jugendlichen ist. Und Migrationshintergrund, also KIGA hat ja als Untertitel politische Arbeit für die Migrationsgesellschaft, was jetzt aber nicht heißt, dass man sich nur auf Migranten bezieht, sondern auf eine Gesellschaft, in der es Migranten gibt natürlich. Wir wollten eine Ausstellung machen, die sich eben tatsächlich an Menschen wendet, die schon länger hier sind und Menschen wendet, die neu dazugekommen sind und die gerade hier vielleicht auch die Situation noch nicht so gut kennen. Und das war 2016 als größte Gruppe, waren es Menschen aus arabischsprachigen Ländern, deswegen die Entscheidung für Arabisch. Man hätte das natürlich auch noch in allen möglichen anderen Sprachen übersetzen können, aber irgendwann gibt es allein vom Budget her eine Grenze. Und da muss man sich nichts vormachen. Also Leute, die aus Syrien kommen, das haben mir Syrer auch gesagt, die haben ein ganz bestimmtes Bild, das ihnen von Israel vermittelt wird. Und leider über diesen Nahostkonflikt wird das auch sehr leicht einfach auf Juden übergestülpt. Und das ist jetzt nicht nur eine Geschichte, die Migranten oder gerade Menschen aus dem arabischen Raum betrifft. Das ist auch etwas, was man unterschwellig auch in der Linken findet. Ja? Und Sie hatten schon angesprochen, die Statistiken sagen, Antisemitismus ist überall gleich verteilt. Und es ist völlig egal, wo die Leute herkommen, was die Leute denken. In einer gewissen Form, latenter oder manifester, das ist dann vielleicht ein Unterschied. Aber die Stereotype sind bei fast allen prozentual gleich verteilt. Jetzt wurde öfter das Material angesprochen, was zu der Ausstellung anscheinend vorhanden ist, das pädagogische Material. Wie kann man sich das vorstellen? Das sind Workshops, die wir anbieten. Da machen wir erst eine kleine Einführung. Und die Frage ist, die kann man aber eigentlich bei jeder Gruppe stellen, irgendwie, kennt ihr Juden? Weil in der Regel kennen die Leute eben keine Juden. Also wie Rene Röske auch im Interview sagt, der Großteil der Deutschen kennt keine Juden und wenn er welche kennt, dann weiß der Großteil das überhaupt nicht, weil natürlich ein Jude nicht rumrennt und irgendwie auf dem T-Shirt oder sonst wo draufgeschrieben hat, ich bin Jude, hallo, hallo. Insofern versuchen wir überhaupt erstmal uns klarzumachen, auch was für Bilder existieren davon, weil das bei den meisten Leuten nur einfach Wörter und Fremdbilder im Kopf sind. Und dann schicken wir die los mit Fragebögen, sich diese Filme anzugucken in Arbeitsgruppen. Und hinterher kommt man wieder zusammen und dann wird über das, was sie aus den Filmen herausgezogen haben, gesprochen. Und das ist teilweise sehr, sehr spannend, weil man auch gerade über diese Themen natürlich in der Regel doch immer Parallelen auch zu der Zielgruppe findet. Das ist sehr interessant. Dann ist das wahrscheinlich genau der Punkt, der dann den bildungspolitischen Moment ausmacht, der sozusagen auch für soziale Kulturarbeit interessant ist, Diese pädagogische Begleitung. Dann kommen wir so langsam zum Abschluss. Wir haben jetzt schon ein paar sehr interessante Inhalte und auch zur Brisanz des Themas ein paar Aspekte gehört und vielleicht auch Anregungen gewonnen. Und wir wollen jetzt gleich gemeinsam in die Ausstellung gehen und dort auch nochmal das Publikum, die anderen Studierenden mit einbeziehen und eine kleine Feedback-Runde gestalten. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wollen Sie uns für diesen Ausstellungsbesuch noch irgendwas mit auf den Weg geben? Oder haben wir irgendwas vergessen, was du noch erwähnen möchtest? Nein, ich finde, das war jetzt eigentlich automatisch gleich eine recht ausführliche Einführung. Am besten ist, wenn man nicht über Bilder redet, sondern sich Bilder anguckt. Von daher denke ich, wir gehen rüber. ihr guckt euch die Filme an. Wenn es vorher, währenddessen, danach Fragen gibt, dann diskutieren wir darüber. Alles gar kein Thema. Aber ich denke, das Sinnvollste ist tatsächlich, das in der Ausstellung dann zu machen. So, wir haben gerade zusammen die Ausstellung besucht und wollten fragen, was war denn jetzt dein erster Eindruck von der Ausstellung? Optisch ist es sehr hübsch gemacht, finde ich. Es gibt relativ lange Texte, was im ersten Moment erschlagend ist, wobei ich dann gemerkt habe, es sind drei Sprachen übersetzt, also sind die Texte doch nicht mehr so lang. Die Interviews fand ich sehr interessant, also die Filmchen, die man sehen kann, auch zu den verschiedenen Themen fand ich sehr schön ausgewählt und insgesamt fand ich, waren es zu viele Personen oder zu schnelle Schnitte, sodass ich irgendwann abgeschaltet habe, weil ich nicht mehr mit den Personen mitkam. Wobei das wahrscheinlich sehr subjektiv ist. Ja, also ich fand als politische Bildungsarbeit fand ich es sehr gelungen, die Ausstellung. Ich finde gut, dass es hier so kompakt ist und man so in diese einzelnen kleinen Kabinchen gehen kann und man da noch nicht in einer Riesengruppe steht. Also ich habe echt zugehört, das hat mich gewundert. Also nicht gewundert, aber als ich den Kopfhörer drauf hatte, war es dann doch sehr interessant. Und ich habe selber ein paar Sachen bei mir entdeckt. Also zum Beispiel eine Sache, die ist mir da aufgefallen, da hat eine Interviewte gesagt, dass sie oft, wenn sie jemanden kennenlernt und sie sagt, sie ist jüdisch, ist das oft ein Thema und dann nach einer Zeit lang ist das kein Thema mehr. Aber zum Beispiel habe ich einen Arbeitskollege, der ist Jude. Und wir unterhalten uns halt viel und das Judentum ist oft immer auch ein Thema. Aber einfach auch, weil es interessant ist, dann frage ich so, wie erlebst du das, Antisemitismus und sowas. Ja, also ich fand es sehr interessant. Ich habe es eigentlich auch sehr interessant gefunden und ich habe eigentlich den Fragebogen danach sehr, sehr gut gefunden, weil dann hat man nochmal überlegt, was man da gehört hat und hat auch noch über das eigene Leben überlegt. Ich bin zwar jetzt keine Jüdin, aber ich bin Kurdin. Ich habe selber auch mit so Minderheitsproblemen und bla bla bla zu tun. Und dann hat man halt nochmal überlegt, was die gemeint haben und was ich mir denke. Das war sehr. Ich fand die Ausstellung gut, ich fand sie sehr interessant und trotzdem kompakt und ich glaube, also wenn man jetzt darauf guckt, dass es ja für Jugendliche ausgelegt ist, denke ich, dass es auch sehr verständlich war. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich für den Besuch und für das Gespräch und für das Zuhören und das Interesse eurerseits. Und möchte nochmal darauf hinweisen, dass der nächste Podcast dann in 2 Wochen stattfindet, und zwar zum Thema des Google Campus, Google ein guter Nachbar? Fragezeichen. Also auch da schaltet gerne wieder ein. Und bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Hi.